Wirklich. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Finanzhaushaltsrechtlich muss ich vermeiden, mich wirklich tiptop anzukleiden. Verschlissene Jeans an meinen Beinen. Hip-Hop aus Sackleien, die durchscheinen. Die Hosentaschen hab ich voll mit DIN A4-Schein. Ich grüß die beschissenen Flaschen, die meinen, sie könnten sich mit mir, dem King, vereinen. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das E, ich bin der O. S-L-T. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T, ich bin das O. S-L-T. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T, ich bin der O. S-L-T. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Ich bin der deutsche Dichter, ich geh ins Gericht. Ich bin der Vernichter, ich bring Dunkles ans Licht. Ich bin der Verdeutsche, ich bin der Wicht. Ich schreibe die Lyrik, die jeden umhaut, und baue die Verse, die keiner mehr baut. Akkurat wie meine Tüte, die ich gleich rauch. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T, ich bin der O. S-L-T. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T, ich bin das O. S-L-T. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt. Ich muss sie nicht haben, die Bargeldguthaben, doch an den Buchstaben will ich mich nicht laben, an den Versen aufgeilen mit Amors Pfeilen, meine Leute, ihr dichtet wie die Unglücksraben. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T, ich bin der O. S-L-T. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T, ich bin das O. S-L-T. O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T, ich bin der O. S-L-T. Ich bin das O, ich bin das S, ich bin das L, ich bin das T, ich bin der O. S-L-T. Also wichst lieber weiter mit den Pornoheften. Ich haushalte lieber mit meinem Körpersäften. Sein oder nicht sein ist nicht bloß geben oder haben. Ein Reim ist doch mehr als bloß Nein zu sagen. Ich warne euch alle im Falle, dass es gut mit ihr meint. Ich bin ein Durchgeknallter, der alles verneint. Ich bin ein Lyrik-Genie und meine Reime sind wieder mal gelogen. Doch ich hab's gut hingebogen. Ich bin ja sehr bescheiden im Vermeiden. Und wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.